Horchposten 1941. Я слышу войну. Von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. Leise Stimmen. Wie knisterndes Papier. Идут молча. Тихо. Sie gehen schweigend. Leise. Ratatatat. Bums, da lagen sie. 444. день войны. 444. Kriegstag. Georgi Knyazev. Evakuiert nach Kasachstan. Das Schicksal riss mich aus der Blockade Leningrads und führte mich in eine wunderbare Gegend mit Bergen, Wäldern und Seen, mitten in der endlosen kasachischen Steppe. Hier ist es still und ruhig. Fast 3000 Kilometer trennen mich von Leningrad. Hier wissen die Leute wenig darüber. Eigentlich kann man sagen, dass sie nichts wissen. Dabei ist heute ein bedeutender Tag in der Geschichte Leningrads. Vor genau einem Jahr wurden die Lebensmittel- und Spritlager in der Gegend des Wolkow-Friedhofs bombardiert. Schwarze Rauchsäulen und tosende Flammen standen über der Stadt. Und nun schaue ich hier aus dem Fenster und Traurigkeit erfüllt mein unruhiges Herz. Wozu bin ich hier? Was geschieht heute in meinem Leningrad? В этот же день получил от сына Толи письмо. Heute bekam ich einen Brief von meinem Sohn Tolja. Василий Чуркин, Soldat der Roten Armee vor Leningrad. Er schrieb: Hallo, lieber Papa. Wenn du gesehen hättest, Papa, wie beschwerlich das Leben in Leningrad war. Wie schwer es die Leningrader hatten. Jeden Tag starben viele Menschen an Hunger. Auch Mama starb. Am 29. März an Unterernährung. Als sie starb, trug sie deinen Wintermantel aus schwarzem Pelz. Im Innenhof wurde sie dann zusammen mit anderen wie Brennholz auf einen Lastwagen geladen, zum Friedhof gebracht und in einem Massengrab beerdigt. Mamas Haar hing von der Ladefläche herunter und wehte im Wind. Du und ich, Vater, wir sind als einzige von unserer Familie übrig geblieben. Papa, zahle es den zweibeinigen Bestien für meine Schwester und Mama heim. Auf Wiedersehen. Dein Sohn, Tolja. Nach den Leichen sah sich keiner um. Wir schwankten weiter. Willi Peter Riese. Selbst im Marsch übermannte uns der Schlaf. Die Augen schlossen sich, die Beine gingen mechanisch weiter. Dann knickten die Knie ein, wir fielen vornüber, erwachten vom Stürzen, vom Schmerz, rafften uns auf, knieten. Ein anderer riss uns empor und mit der letzten Kraft der Todesangst wankten wir weiter. Jede Rast bedeutete den Tod, wurde uns gesagt. Die Russen kommen. Wenn das Mündungsfeuer blitzt, ist noch Zeit. Zeit zum Leben. Viele lange Sekunden. Schönes Leben. Zählen. Zählen. 15, 16, 17, 18. Erbärmliche Angst. Aus, daneben. Stunde, Stunde, den ganzen Tag Granaten. Edvald Goldmann, Soldat der Wehrmacht, Petrovskoje, unweit von Leningrad. Старики, заслышав русскую речь, бегут навстречу нашим войскам и молча плачут, не в силах произнести слова. Василий Гроссман. Alte Männer laufen unseren Truppen entgegen, wenn sie russische Laute vernehmen. Sie weinen stumm vor sich hin und bringen kein Wort heraus. Weise alte Bäuerinnen sagen mit stillem Staunen: Wir dachten, wir würden lachen und singen, wenn wir unsere Armee wiedersehen. aber es ist so viel Trauer in unseren Herzen, dass unsere Tränen fließen. Wenn unsere Truppen in ein Dorf einziehen, erschüttert der Freudensalut die Luft. Aus dem Wald, aus dem hohen Steppengras und aus dem Schilf der Sümpfe kommen Menschen hervor. Jeder Rotarmist, jeder Offizier und General der Roten Armee, der die Ukraine in Feuer und Blut gesehen hat, der die wahren Geschichten davon hört, was dort in den 2 Jahren deutscher Herrschaft geschehen ist, begreift mit seinem ganzen Wesen, dass es in unserem Land jetzt 2 heilige Worte gibt. Das eine ist Liebe und das andere Rache. Дороги, дороги. Nikolai Nikulin. Straßen, Straßen. Mitten auf der Kreuzung lag ein riesiger, toter Deutscher auf dem Bauch. Seine Hosen waren heruntergelassen und in seinem Hintern steckte ein rotes Fähnchen, das lebhaft im Wind flatterte. Willi Peter Rese. Wie die Winterkleidung zuletzt nichts als die Augen frei ließ, so ließ das Soldatentum auch nur den geringsten individuellen Zügen Raum. Wir waren uniformiert. Nicht nur ungewaschen, unrasiert, verlaust und krank, auch seelisch verkommen. Nichts als eine Summe von Blut, Eingeweiden und Knochen. Unsere Kameradschaft entstand aus zwingender Abhängigkeit voneinander, dem Zusammenhausen im engsten Raum. Unser Humor wurde aus Schadenfreude, Galgenhumor, Satire, Zoten, Bissigkeit, Wutgelächter und einem Spiel mit toten, verspritzten Gehirnen, Läusen, Eiter und Exkrementen geboren, dem seelischen Nichts. Dass wir Soldaten waren, genügte zur Rechtfertigung von Verbrechen und Verkommenheit und genügte als Basis einer Existenz in der Hölle. Schreib mir, mein Freund. Schreib mir, dass du noch lebst. Mehr nicht. Georg Seltsam an Willi Peter Rese. Gutachten über das Schicksal des verschollenen Wilhelm Rese. Geboren 22.01.21, Truppenteil Grenadierregiment 279, der 95. Infanteriedivision. Vermisst. Straßen, Straßen. Перекрёстных радуг. Das nächtliche Gespräch. Kleine Fußnote. Irgendetwas Neues beginnt. Ольга Гречина. Am Tage der Befreiung Leningrads. Сотрудники собрались вечером все вместе, вместо того, чтобы, как обычно, поесть в отдельных углах. Das Personal kam am Abend zusammen, statt wie üblich in separaten Ecken zu essen. Wodka wurde hervorgeholt. Wir sangen, weinten, lachten, aber trotzdem empfanden wir Trauer. Die Verluste waren einfach zu hoch. Ein großes Werk war abgeschlossen. Unmögliche Taten waren vollbracht worden. Wir alle spürten es. Aber wir spürten auch Verwirrung. Wie sollten wir nun leben? Zu welchem Zweck? Сани, кадушка, кровать, речка, избушка, корова. Schlitten, Kübel, Bett, Flüsschen, Hütte, Kuh. Wo sind die Kinder? Sie spielen, zeichnen nicht mehr. Und ihre Kinderknochen bleichen, sehnen sich her. Und ihr Kinderfleisch ist eingegangen in Trümmer, in Ziegel, jemandem zur Freude. Геннадий Го. Мы идем все дальше по бездонной колеблющейся Треблинской земле и вдруг останавливаемся. Василий Гроссман. Wir gehen weiter über die bodenlose, schwankende Erde von Treblinka und bleiben plötzlich stehen. Kupferglänzendes, dichtes, welliges Haar eines jungen Mädchens, das hier in den Boden getrampelt ist. Daneben blonde Locken, etwas weiter dicke Zöpfe im hellen Sand. Es werden immer mehr. Sicher der Inhalt eines, nur eines jener Säcke, der vergessen, nicht abtransportiert wurde. Es ist alles wahr. die letzte irre Hoffnung. Dies könnte nur ein böser Traum gewesen sein. Verfliegt. Die Schoten der Lupinen platzen. Die Samen fallen, als ob tatsächlich aus der Tiefe der Erde kleine Glöckchen zum Begräbnis läuteten. Und mir scheint, das Herz müsste mir stehen bleiben, zusammengepresst von solcher Trauer und solchem Leid, die kein Mensch ertragen kann. Groß Rosen, Auschwitz-Birkenau. Майданок. Собібор. Каунас. Штутгоф. Малий Тростінець. Пельчек. Ріга Казервальд. Бранная гора. Бабий Яр. Треблінка. Солдат Красной Армии, ты теперь стоишь на немецкой земле. Час мести пробил. Солдат der Roten Armee, du stehst jetzt auf deutschem Boden. Die Stunde der Rache hat geschlagen. Der Krieg rollt auf Berlin zu. Was gestern noch fernes Murren war, ist heute Dauergetrommel. Man atmet Geschützlärm ein. Das Ohr ertaubt. Es hört nur noch die Abschüsse schwerster Kaliber. Eine Richtung ist längst nicht mehr auszumachen. Wir leben in einem Ring von Rohren, der sich stündlich verengt. Zwischendurch Stunden von unheimlicher Lautlosigkeit. Plötzlich fällt einem der Frühling ein. Durch die brandschwarzen Ruinen der Siedlung weht in Schwaden Fliederduft aus herrenlosen Gärten. Nur die Vögel misstrauen diesem April. Unsere Dachrinne ist spatzenleer. Martha Hillers, 34 Jahre, Journalistin, Berlin. SS, Feldgendarmerie, Sondereinheiten, Erschießung ungezählter Juden, die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen, was sich in den Konzentrationslagern abgespielt hat. Der Hass wird nun über uns kommen. Nun ist es soweit. Die Russen sind in der Stadt. Eben hören wir, dass Dr. Nebler seine Tochter und seine Frau und dann sich getötet hat. In der Nachbarschaft erhängte der Hauswirt seine junge Frau und gleiche Nachrichten häufen sich. Es sind nur noch wenige Augenblicke, dann ist alles vorbei, alles. Für immer. Wer wird an uns denken? Wer jemals erfahren, wie wir endeten? Haben meine Zeilen einen Sinn? Hildegard Theinert, Niederschlesien, 9. Mai 1945. Zusammen mit ihrem Ehemann Johannes begehen sie kurz nach diesem Tagebucheintrag Selbstmord. Получил письмо от жены брата. Habe einen Brief von der Frau meines Bruders bekommen. Василий Чуркин, Soldat der Roten Armee vor Leningrad. Eine Todesbenachrichtigung für ihren Sohn Tolja ist gekommen. Mitgeschickt wurden sein Orden, sein Militärausweis und sein Notizbuch mit Fotos. Er starb an erlittenen Verletzungen. Nun ist auch meine letzte Hoffnung gestorben. Allein. Ich bin ganz allein. Kummer steckt wie ein Klumpen in meinem Hals. Ich war so sicher, habe so daran geglaubt, dass ich Tolja wiedersehen werde. Kupferlöckchen. Маленькие колокольни. Aus der Tiefe der Erde kleine Glöckchen. Spatzenleer. Martha Hillers. Von Kohlenbesorgung zurück, 13 Uhr. In Richtung Süden marschierte ich spürbar auf die Front zu. Der S-Bahn-Tunnel ist schon gesperrt. Leute, die davor standen, sagten, dass am anderen Ende ein Soldat aufgehängt sei, in Unterhosen. Ein Schild, Verräter um den Hals. Wüst sieht die Berliner Straße aus, halb aufgerissen und von Barrikaden versperrt. Vor den Läden Schlangen, stumpfe Gesichter im Flaklärm. An der Barrikade hält Volkssturm Wacht in bunt zusammengestoppelten Uniformen. Man sieht dort blutjunge Kinder, Milchgesichter unter viel zu großen Stahlhelmen, hört mit Schrecken ihre hellen Stimmen. Die können höchstens 15 sein, hängen so schmal und winzig in den schlotternden Uniformjacken. Aber die Spatzen fliegen in die Sonne. Helmut Altner, 17 Jahre alt, Berlin. Ich bin etwas zurückgeblieben, weil die Schmerzen im Fuß unerträglich sind. Die Russen laufen verstreut zwischen uns umher. In uns allen eine bange Frage. Was nun? Werden wir umgebracht, wie es uns erzählt worden war? Oder haben wir noch eine Galgenfrist? Plötzlich bleibt ein Russe stehen und wartet auf mich, weil ich der Letzte bin. Ich denke, das ist das Ende. Langsam gehe ich auf ihn zu. Dann fasst er mich am Arm. Ich fürchte, er will mich wegziehen. Irgendwohin, wo uns keiner sieht, um mit mir Schluss zu machen. Dann merke ich plötzlich, dass er mich stützt, dass er Schritt für Schritt neben mir läuft und mich führt. Er gibt mir eine Zigarette und zündet sich selbst eine an. Krieg kaputt. Alles nach Hause, spricht er zu mir. Ich bin wie erstarrt. Die ungeheure Spannung der letzten Tage fällt in sich zusammen. Ich kann plötzlich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Tränen der Erleichterung, dass der Gegner menschlich ist. Tränen der Schmach, dass ich etwas anderes glauben konnte. Я шел по Берлину и увидел двух людей. Евгений Халдей. Das Fotograf Berlin. Ich ging durch Berlin und sah diese beiden Menschen. Einer von ihnen trug die Armbinde eines Blinden. Der andere war sein Blindenführer. Ich trat heran und fragte, woher kommt ihr? Sie wussten es nicht. Wohin geht ihr? Das wussten sie auch nicht. Sie waren am Ende der Welt angekommen. Alte Menschen und Kinder, hilflose Kinder, haben mich während des Krieges besonders betroffen gemacht. Warum? Es war so schrecklich zu verstehen, was da geschah. Ich hatte einen Sack mit Konserven und anderen Lebensmitteln bei mir. Die gab ich ihnen und sagte, hier bitte, das ist für euch. Вот теперь в Германии, в Берлине, наши бойцы стали особенно настойчиво задумываться, отчего же немец внезапно напал на нас. In Deutschland, besonders hier in Berlin, kamen unsere Soldaten ins Grübeln, weshalb die Deutschen uns so plötzlich überfallen haben. Wassili Grossmann. Wozu brauchten sie diesen entsetzlichen, ungerechten Krieg? Millionen unserer Soldaten haben die doppelstöckigen Häuser in den Vororten mit Strom und Gas, mit Bad und wunderbar gepflegten Gärten gesehen. Sie haben die Villen der Berliner Bourgeoisie, den unglaublichen Luxus der Schlösser, Gutshäuser und Herrensitze erblickt. Und tausende Soldaten schauen sich um und wiederholen die zornige Frage: Warum sind Sie in unser Land gekommen? Was wollten Sie von uns? Martha Hillers. Ivan hat uns tief unten. Zum Teil wörtlich. Denn es gibt in unserem Block noch unentdeckte Hausgemeinschaften. Familien, die seit Freitag im Keller leben und nur früh morgens ihre Wasserholer ausschicken. Unsere Männer, so scheint es mir, müssen sich noch schmutziger fühlen als wir besudelten Frauen. In der Pumpenschlange erzählte eine Frau, wie in ihrem Keller ein Nachbar ihr zugerufen habe, als die Iwans an ihr zerrten: »Nu gehen Sie doch schon mit, Sie gefährden uns ja alle!« Kleine Fußnote zum Untergang des Abendlandes. Немка в черном с мертвыми губами говорит еле шелестящим голосом. С нею девочка с черными бархатными кровопотеками на шее и на лице. Глаз заплыл, страшные синяки на руках. Eine Deutsche in Schwarz, mit totenbleichen Lippen, spricht mit kaum hörbarer Stimme. Sie hat ein ganz junges Mädchen bei sich, auf dessen Gesicht und Hals dunkle Blutergüsse zu sehen sind. Ein Auge ist geschwollen und auch auf den Händen viele blaue Flecken. Dieses Mädchen ist von einem Soldaten aus dem Nachrichtenzug des Generalstabs vergewaltigt worden. Er steht dabei, rotwangig, pausbäckig und schläfrig. Der Kommandant befragt ihn ohne besonderen Nachdruck. Schlimm ergeht es sowjetischen Mädchen, die aus den Lagern befreit werden. Heute Nacht suchen einige in unserem Korrespondentenzimmer Zuflucht. Wir werden von einem Schrei geweckt. Einer der Korrespondenten hat sich nicht beherrschen können. Nach heftiger Diskussion zieht wieder Ordnung ein. Uns wird berichtet, wie eine stillende Mutter in einer Scheune vergewaltigt wurde. Die Verwandten kommen und bitten darum, sie zeitweilig freizugeben, weil das hungrige Baby schreit. Истлевают звуки в эфире, и заря притворилась тьмой. В навсегда онемевшем мире два лишь голоса, твой и мой. И под ветер с незримых ладок, сквозь почти колокольный звон, в легкий блеск перекрестных радуг разговор ночной превращен. Die Klänge verwesen im Äther. Das Abendrot erlischt und wird Nacht. In der Welt, die für immer verstummt ist, nur zwei Stimmen, deine und meine. Und im Rauschen des Windes vom unsichtbaren Ladogasee und im Geläut ferner Glocken verwandelt sich das nächtliche Gespräch in den unwägbaren Glanz sich kreuzender Regenbogen. Anna Achmatowa. Nun bittet Fräulein Behn, ich möchte doch für ein paar Minuten heraufkommen. Man habe Russenbesuch. Zwei. Ein junger und ein älterer Mann, die schon einmal da gewesen seien und die heute Schokolade für die Kinder mitgebracht hätten. Man möchte sich gerne mit ihnen unterhalten. Bittet mich, den Dolmetscher zu spielen. Martha Hillers, Berlin. Schließlich sitzen wir einander gegenüber. Die zwei Soldaten, Fräulein Behn, Frau Lehmann, an deren Knie sich der vierjährige Lutz festklammert, und ich. Vor uns in seinem Wagen sitzt das Baby. Ich übersetze, was der ältere Russe mich zu übersetzen bittet. Welch hübsches kleines Mädchen. Eine wahre Schönheit. Und der Sprecher ringelt sich des Babys Kupferlöckchen um den Zeigefinger. Er bittet mich dann, den beiden Frauen zu übersetzen, dass er auch zwei Kinder habe, zwei Jungen, die bei der Großmutter auf dem Lande leben. Er kramt ein Foto aus seiner zerschlissenen Pappkarton-Brieftasche. Zwei Borstenköpfchen auf bräunlich nachgedunkeltem Papier. Seit 1941 hat er sie nicht mehr gesehen. Von Urlaub wissen die wenigsten Russen was. Das habe ich schon herausbekommen. Fast alle sind sie seit Kriegsbeginn, seit beinahe 4 Jahren also, von ihren Familien getrennt. Ich erkläre dies den beiden Frauen. Und Frau Lehmann meint verständnisvoll, ja, das entschuldigt so manches. Der zweite russische Gast ist ein junger Kerl, 17 Jahre alt, Partisan gewesen und dann mit der kämpfenden Truppe westwärts gezogen. Er sieht mich mit streng gerunzelter Stirn an und fordert mich auf, zu übersetzen, dass deutsche Militärs in seinem Heimatdorf Kinder erstochen hätten und Kinder bei den Füßen gefasst, um ihre Schädel an der Mauer zu zertrümmern. Ehe ich das übersetze, frage ich, gehört oder selbst mit angesehen? Er, streng, vor sich hin, zweimal selber gesehen. Ich übersetze. Glaub ich nicht, erwidert Frau Lehmann. Unsere Soldaten? Mein Mann? Niemals. Und Fräulein Behn fordert mich auf, den Russen zu fragen, ob die Betreffenden Vogel hier am Arm oder Vogel da an der Mütze hatten, das heißt, ob sie Wehrmacht waren oder SS. Der Russe begreift den Sinn der Frage sofort. Den Unterschied zu machen, haben sie wohl in den russischen Dörfern gelernt. Doch selbst wenn es, wie in diesem und ähnlichen Fällen, SS-Leute waren, jetzt werden unsere Sieger sie zum Volk rechnen und uns allen diese Rechnung vorhalten. Schon geht solches Gerede. Ich hörte an der Pumpe mehrfach den Satz, unsere haben es wohl drüben nicht viel anders gemacht. Schweigen. Wir starren alle vor uns hin. Ein Schatten steht im Raum. Das Baby weiß nichts davon. Es beißt in den fremden Zeigefinger. Es kräht und quietscht. Mir steigt ein Klumpen in die Kehle. Das Kind kommt mir wie ein Wunder vor. Rosa und weiß mit Kupferlöckchen blüht es in diesem wüsten, halb ausgeräumten Zimmer. Zwischen uns verdreckten Menschen. Auf einmal weiß ich, warum es den Krieger zum Kindchen zieht. Wohin geht ihr? Откуда вы? Wozu bin ich hier? Зачем я здесь? Was nun? Wir sind stumme Zeugen böser Taten gewesen. Wir sind mit vielen Wassern gewaschen. Wir haben die Künste der Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt. Wir sind durch Erfahrung misstrauisch gegen die Menschen geworden und mussten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben. Wir sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden. Sind wir noch brauchbar? Dietrich Bonhoeffer, Theologe, seit 1943 Häftling im Untersuchungsgefängnis der Wehrmacht in Berlin-Tegel, hingerichtet am 9. April 1945. 8.-9. Mai, Ночь. Ложусь спать. 8. Mai, es ist Nacht. Ich gehe schlafen. Georgi Knyazev, Leningrad. Ich schaue auf das Foto. Unsere Truppen vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Im Vordergrund liegt eine Leiche, vermutlich ein Deutscher. Er dachte, er wäre der Eroberer der Welt und liegt nun auf dem von Granaten aufgerissenen Asphalt seiner eroberten Hauptstadt. Heute verhandeln die Alliierten miteinander. Das Radio spuckt Reden, läuft über von den schönen Sprüchen, mit denen unsere Ex-Gegner einander feiern. Ich verstehe bloß, dass wir Deutschen im Eimer sind. Kolonie. Preisgegeben. Ich kann nichts dran ändern, muss es schlucken. Will versuchen, mein kleines Schiff durchzusteuern. Harte Arbeit. Spärliches Brot. Doch die alte Sonne am Himmel. Martha Hillers. Это может показаться смешным, мама, но то, почему я больше всего скучал в последние месяцы, была тишина. Александр Федотов, Бреслау. Тишина, без лая пулеметов, без шума снарядов. Вчера мой начальник дал мне пропуск. Остальные отправились на охоту за трофеями, искали пулеметы, бинокли, ордена. А я отправился к реке. Es mag komisch klingen, Mama. Aber wonach ich mich in den letzten Monaten am meisten sehnte, war Stille. Stille, ohne das Kläffen der Maschinengewehre, ohne das Lärmen der Geschosse. Gestern gab mir mein Vorgesetzter einen Passierschein. Die anderen gingen auf Trophäenjagd, suchten nach Maschinenpistolen, Feldstechern und Orden. Ich begab mich zum Fluss und starrte 2 Stunden lang auf das strömende Wasser. Und am Abend hörte ich erstmals im Leben, wie in den Büschen die Nachtigallen sangen. Horchposten 1941, Я слышу войну, von Jochen Langner und Andreas von Westphalen. Es sprachen Андрей Бажов, Сигрид Бокол, Евгений Редько, Кирилл Быркин, Йохан Лангнер, Марайка Хайн, Мария Рощенко, Карл-Хайнц Хербер, Элизабет Юнкер, Михаил Шкловский, Юлия Денис Яна, Васильев, Анкор, Ирина Тараник, Юнас Бек, Анна Ковалева, Даниэль Рудау, Александр Юлия Шефер, Мартин Мосс, Катарина Шмайн, Имшанова Анна, Луис Фридеман Тида, Денис Шведов, Сеньяте Плитц, Бруно Винц, Виктор Панчев, Стефко Ханушевский, Хана Верт, Йонам, Алексей Бобров und Марк Цак. Übersetzung: Михаил Евстюгов Папаев. Sprachberatung: Lilia Oda. Wissenschaftliche Recherche: Олеся Чернявская. Producer: Radio Echo Moskau: Nikita Vasilenko. Technische Realisation: Rike Wiebelitz, Mechthild Austermann, Alexander Zernis. Regie: Jochen Langner, Andreas von Westphalen, Sergei Buntmann. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk Köln und Radio Echo Moskau 2017. Dramaturgie: Sabine Küchler, Sergei Buntmann. Das Hörspiel wurde gefördert vom Auswärtigen Amt, der Friedrich-Ebert-Stiftung Moskau, der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und der Zeitstiftung. Redaktion: Isabel Platthaus.